Der alte Graf von Liechtenstein, ja, ja, ja, der mochte nicht alleine sein, nein, nein, nein. Drum schickte seinen Boten aus, ja, ja, ja. Schaut mir nach Musikanten aus und schafft ihn mir ins Haus. Die Musik geht dann los, es tanzt der Klein und Groß. Das ist die Liechtensteiner Polka, mein Schatz, Polka, mein Schatz, Polka, mein Schatz, ja. Bleib doch mein Liechtensteiner auf seinem Platz, auf seinem Platz, mein Schatz. Wir im Haus, die Musik geht dann los, es tanzt der Kleine und Groß.